Der heutige Vortrag hat verschiedene Titel. Zum einen Identität als Ideologie und Ideologie. Untertitel: Warum wir glauben und es nicht wissen. Nach einem Vortrag von mir über den Islam oder besser gesagt über unser Reden oder Nichtreden können über den Islam entwickelte sich im Foyer des Veranstaltungssaals der folgende Dialog. Ein junger Journalist sprach mich an und meinte sinngemäß, was immer wir über den Islam denken mögen, wir sollten ihn auf jeden Fall respektieren. Dies sagte er mit einer solchen Bestimmtheit, dass ich im Begriff war, ihm ohne weiteres zuzustimmen. Ich zögerte aber und fragte einem Einfall folgend: Sie respektieren also den Islam? Ja, sagte er. Was genau, fragte ich, respektieren Sie an ihm? Und da der Journalist offenbar Mühe hatte zu antworten, setzte ich nach. Der Islam ist doch ein Glaube, Glaubenslehre und Glaubenspraxis. An welche konkreten Inhalte dieser Glaubenslehre respektive Praxis denken Sie, wenn Sie sagen, ich respektiere den Islam? Der Journalist schwieg und ich begann bewusst mehrere vorsichtig formuliert problematische Aspekte der islamischen Glaubenspraxis aufzuzählen. Ist nicht so originell, was ich da gesagt habe, aber respektieren Sie es etwa, dass in einigen islamisch geprägten Ländern Apostaten, also Abtrünnige, also Menschen, die vom Islam abfallen und Buddhisten, Atheisten oder Christen oder was auch immer werden. Also respektieren Sie, dass in einigen islamisch geprägten Ländern Apostaten und Homosexuellen die Todesstrafe droht, Ehebrecherinnen gar die Steinigung, dass etwa im Iran offiziellen Angaben zufolge Jahr für Jahr Zehntausende Mädchen zwischen 10 und 14 mitunter auch unter 10 Jahren verheiratet werden. Das, Punkt, Punkt, Punkt, nein, meinte der Journalist. Das respektiere er natürlich nicht. Und dass man den Islam auch anders interpretieren könne. Liberaler, aufgeklärter, moderner. Mag sein, sagte ich. Es mag verschiedene Interpretationsweisen des Islam und verschiedene Weisen, ihn zu leben geben. Sie respektieren den Islam aber nur, sofern er ihren eigenen aufgeklärten und liberalen Vorstellungen entspricht. Sie respektieren also nicht den Islam sozusagen, als das andere und das Fremde. Sie respektieren im Gegenteil bloß ihre eigenen Haltungen als modernes, aufgeklärtes, demokratisch gesinntes Subjekt. Wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Ne? Bei genauerem Hinsehen scheint also die skizzierte Rede vom Respektieren müssen des Islam das genaue Gegenteil dessen zu enthalten, was sie zu enthalten scheint. Es ist nicht der Journalist, der den Islam respektiert, er erwartet vielmehr umgekehrt vom Islam, dass er ihn, den Journalisten und seine Werte respektiere. Diese sehr widersprüchliche Haltung unseres Journalisten ist eine weit verbreitete und sehr typisch für die Gegenwartskultur. Daher sollten wir ein wenig bei ihr verweilen. Dass die Falschheit der Aussage, ich respektiere den Islam, leicht durchschaubar sein müsste, wie wir gesehen haben, in der Regel aber nicht durchschaut wird, dieser Zusammenhang verdient besondere Beachtung. Weist er doch auf den dringenden Wunsch vieler moderner, demokratisch gesinnter Zeitgenossen hin, an die Wahrheit dieser Aussage zu glauben. Zu glauben als moderne, demokratisch gesinnte Subjekte den Islam respektieren zu können und nicht nur einen Islam, der seinerseits Demokratie, Menschenrechte und so weiter respektiert, so dass sich jene Respektbezeugung in ihr Gegenteil verkehrt, wie wir gerade gesehen haben. Und es spricht für die Stärke dieses Wunsches, dass er es möglich macht, diesen Glauben seiner Absurdität zum Trotz aufrechtzuerhalten. Wir können also in Abwandlung des dem Kirchenvater Tertullian zugeschriebenen Diktums Credo quia absurdum, ich glaube gerade, weil es absurd ist, übrigens gibt es dazu einen sehr schönen Kommentar von Sigmund Freud in seiner religionskritischen Schrift

von zwei der wichtigsten islamisch geprägten Gesellschaften, Saudi-Arabien und Iran, gezeigt wird, dass, wofür immer die schiitische Islamische Republik Iran oder das sunnitisch-wahhabitische Königreich Saudi-Arabien stehen mögen, sie alles andere als antikapitalistisch sind. Sie praktizieren im Gegenteil einen ungleich brutaleren Kapitalismus als jenen der entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens. Zurück zu unserem weltoffenen, den Islam respektierenden Zeitgenossen und seinem Unbehagen am Kapitalismus, das ihn veranlassen mag, den Islam zu respektieren oder unbewusst auch zu beneiden. Dieses Unbehagen am Kapitalismus ist natürlich nicht neu. Es begleitet den modernen Industriekapitalismus seit seinen Anfängen. Man denke etwa an Frühsozialisten wie Fourier, von wegen Antisemitismus, oder an die Maschinenstürmer oder an die sogenannten, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Ladisten oder Ludisten in England. In den letzten Jahrzehnten scheint sich aber die Position des Subjekts im Kapitalismus und damit der Charakter dieses Unbehagens radikal verändert zu haben. Die industrielle Revolution hatte die Menschen aus ihrer Abhängigkeit von feudalen Strukturen befreit. Seither sind sie nicht mehr persönlich von einem Feudalherrn abhängig, sie sind aber dem Zwang unterworfen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Gelingt ihnen das nicht, also ihre Arbeitskraft zu verkaufen, werden sie als Empfänger von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe sozial deklassiert. Ihre, Zitat, persönliche Abhängigkeit ist also, mit Marx zu sprechen, auf sachliche ihre persönliche Unabhängigkeit ist, mit Marx zu sprechen, auf sachliche Abhängigkeit gegründet. Also persönliche Unabhängigkeit auf sachliche Abhängigkeit gegründet. Heute würden wir sagen, auf Sachzwänge in gewisser Weise. Diese sachliche Abhängigkeit zwingt die Subjekte, einen Käufer zu finden, nämlich den Arbeitgeber, der ihnen ihre Arbeitskraft abkauft und mit dem sie als Arbeitnehmer ein sachliches Abhängigkeitsverhältnis eingehen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis war nun bis vor wenigen Jahrzehnten in der Regel tatsächlich ein sachliches. Es kam zwar vor, dass jemand für seinen Beruf lebte, oder in seinem Beruf aufging, so jemand wurde aber, war er nicht gerade Priester oder Künstler, eher als Sonderling betrachtet. Der Arbeitgeber erwartete von der Arbeitskraft, die er bezahlte, die effiziente Erledigung der Arbeit, nicht mehr und nicht weniger. Die persönliche Einstellung jener Arbeitskraft zu der von ihr verrichteten Arbeit war ihm, solange die Qualität stimmte, in der Regel herzlich egal. Das hat sich geändert. Heute ähneln zum Beispiel Vorstellungsgespräche mehr und mehr psychologischen Tests. Die Bewerber werden auch nach sozialer Kompetenz, emotionaler Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität etc. etc. gefragt, vor allem, ob sie sich mit ihrer potenziell zukünftigen Arbeit zu identifizieren vermögen. Ganz so, als verkauften sie nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern ihre Seele. Persönliche Unabhängigkeit scheint heute also nicht mehr bloß auf sachliche Abhängigkeit gegründet, sondern paradoxerweise auch auf seelische Abhängigkeit. Diese seelische Abhängigkeit allerdings wird von den Subjekten selbst begehrt. Mehr und mehr Zeitgenossen erscheint die Identifikation mit der Arbeit, wir haben vorhin im Vorfeld darüber diskutiert draußen, die Identifikation mit der Arbeit, also die sogenannte Selbstverwirklichung im Beruf, als höchstes Lebensziel. Zitat, unbedingt neu, schreibt Max Weber über Luthers Berufskonzeption, war die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhalts, den die sittliche Selbstbestätigung annehmen könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur Folge hat. Und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmals erzeugt, sagt Max Weber. Das heißt, es geht darum, dass sozusagen die weltliche Berufsausübung als etwas Heiliges angesehen wird. In diesem Sinne sind mit ihrer Arbeit identifizierte Zeitgenossen Berufene im lutherschen Verständnis. Mit dem Unterschied, dass für sie der Beruf kein Mittel ist, um gottgefällig zu leben, sondern Selbstzweck. Die Arbeit als solche ist ihnen heilig Oder noch einmal anders, mit ihrer Arbeit identifizierte Subjekte glauben an ihre Arbeit und beziehen aus diesen ihren Glauben Selbstachtung. Robert Faller, ein Wiener Philosoph und theoretischer Psychoanalytiker, könnte man sagen, unterscheidet in Anlehnung an den französischen Psychoanalytiker Manoni zwei Existenzformen des Glaubens. Den sogenannten Bekenntnisglauben im französischen Foi und das, was Faller mit ein bisschen unglücklich vielleicht als Aberglauben übersetzt, auf Französisch Croyance, auf Französisch wörtlich übersetzt wird es einfach Glauben, also Bekenntnisglauben und Glauben, wäre, glaube ich, geschickter. Egal, im Falle des Bekenntnisglaubens ist, so Faller, das Subjekt selbst mit bestimmten Glaubensinhalten identifiziert und bezieht aus dieser Identifikation mit seinem Glauben Selbstachtung. Dabei kommt er, und hier verwendet Faller die Terminologie der sogenannten zweiten Freudschen Triebtheorie, dabei kommt es zu einer Zunahme an narzisstischer Libido, wie Freud es nennt, auf Kosten sogenannter Objektlibido. Ich übersetze das gleich in die Alltagssprache. Das heißt, die Zunahme an Selbstachtung geht mit einem Verlust an Lust und mit einem Verlust am Interesse an der real existierenden Außenwelt einher, also asketische Ideale. Der Bekenntnisglaube ist also prinzipiell lustfeindlich und eben mit asketischen Idealen verknüpft. Bekenntnis in diesem spezifischen Sinn erinnert an Luthers Worte, hier stehe ich und kann nicht anders, die er wahrscheinlich nie geäußert hat, und an Max Webers These von der innerweltlichen Askese des Protestanten als Grundlage des modernen Kapitalismus. So gesehen sind jene mit ihrer Arbeit identifizierten und aus dieser Identifizierung Selbstachtung beziehenden Zeitgenossen asketische Bekenntnisgläubige, so nennt sie Faller. Im Unterschied zum Bekenntnis handelt es sich bei jenem vom Faller Aberglauben genannten Glaubensmodus um einen Glauben, den niemand für sich selbst reklamiert. Mit Aberglauben in diesem besonderen Sinn haben wir es etwa dann zu tun, wenn jemand vor dem Fernseher sitzt und diese Figuren da drinnen, die beim Fußballspiel herumrennen, anfeuert, ja, oder sich ärgert oder sie beschimpft. Er weiß natürlich, dass die das nicht hören und dass die nicht beeinflussbar sind, dadurch, dass er zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Und er ist ja nicht dumm, ne? Er identifiziert sich auf jeden Fall nicht mit diesem Glauben, aber es funktioniert zumindest so, als würde er dran glauben. Ne? Deshalb wollen ja die Menschen, also Sport- oder Fußballfans ja auch immer die Sachen live sehen. Ne? Dahinter könnte ja der Aberglaube stecken, dass man es trotzdem beeinflussen kann, wenn es jetzt gerade noch passiert. Wohingegen, wenn man eine Aufzeichnung sieht, na, dann ist es wirklich vorbei. Ne? Wichtig ist aber, dass man aus einem solchen Glauben, zu dem man sich nicht bekennt, im Unterschied zum Bekenntnisglauben keine Selbstachtung beziehen kann. Und andererseits ist Aberglauben, den Faller mit dem Spiel im Sinne von Johann Huizinger gleichsetzt, wiederum lustfreundlich im Unterschied zum Bekenntnisglauben. Nun scheint aber heute jener lustfeindliche Bekenntnisglaube nicht bloß unsere Position der Arbeit gegenüber zu bestimmen, sondern darüber hinaus unser Verhältnis zu einer Reihe anderer Lebensbereiche. Im Bereich der Politik etwa entspricht die Sorge des an die Tugend der politischen Korrektheit glaubenden Zeitgenossen um die Korrektheit und Sauberkeit seiner politischen Äußerungen seiner Sorge um Selbstachtung. Genauer, seiner narzisstischen Sorge um das Heil und die Reinheit seiner Seele, eine Sorge, die in objektive und materielle gesellschaftliche Strukturen und Zusammenhänge tendenziell ausblenden lässt. Ich denke an unseren Freund, den ich jetzt nicht erwähnen will, der sagte, der Iran ist mir eigentlich wurscht und die Moslems sind mir eigentlich wurscht, aber sozusagen mir ist wichtig, aber das führt jetzt ein bisschen hinaus über den Rahmen. Ne? Okay, auch das Bekenntnis zu öko-ideologischen Glaubenssätzen aller, wenn jeder von uns seinen Beitrag leistet, also auch ich, können wir alle, kann also auch ich die Welt oder die Umwelt retten. Ja? Solche Glaubenssätze befördern die Selbstachtung des Bekennenden, der sich als zugleich bescheidenen als auch großartigen Retter der Welt oder der Umwelt fantasiert. Im Bereich der Sexualität wiederum scheint die Lust vor lauter Bekenntnisglauben, den wir hier auch Identifizierungsglauben nennen können, mehr und mehr zu versiegen, was zunächst an den Diskursen über Sexualität auffällt. Zitat: Sexualität im Sinne von Lebensfreude kommt in ihren Schriften kaum vor. Und wenn, dann stets in Verbindung mit einer entsprechenden Selbstvorstellung, die es zu verteidigen gilt. Fast immer scheint es mehr um Gender Expression als um körperliche sexuelle Lust zu gehen. Ende des Zitats. Dieses in meiner Sicht etwas einseitige und ein bisschen ungerechte Urteil Ulrike Heiders über die Texte der Gender-Theoretikerin Judith Butler. Die Butler ist noch einmal viel komplizierter und differenzierter, aber der Eindruck stimmt schon. Kann wohl für die meisten aktuellen Diskurse über Sexualität Geltung beanspruchen. Alternative, sich als progressiv empfindende Sexualitätsdebatten scheinen jedenfalls schwerpunktmäßig um das Thema sexuelle Identität zu kreisen, nämlich um das Thema der Dekonstruktion sexueller Identität, des Spielens mit sexueller Identität, aber trotzdem sind wir da im Register der Identität, im Unterschied eben zum Register des Begehrens von Objekten und von Trieben, psychoanalytisch gesprochen. Das gilt nicht nur für die Sexualitätsdiskurse, sondern auch für den realen Umgang mit der Sexualität und mit unserem Körper in unserer Gegenwartskultur, aber das überspringe ich auch, wir können vielleicht in der Diskussion darüber noch reden, bis hin zum neuesten sexuellen Identitätstrend der Bewegung der Asexuellen. Die gibt es tatsächlich. Das Unbehagen am Kapitalismus, das wir mit dem Wunsch an das Gute im Islam zu glauben in Verbindung gebracht haben, können wir nun also präziser bestimmen als das Unbehagen der Gegenwartskultur am Bekenntnisglauben. In seinem Buch Die Illusionen der Anderen verweist Robert Pfaller auf den Zusammenhang zwischen der Lustökonomie des Bekenntnisglaubens und Phänomenen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die asketische Versagung, die dem Bekenntnis immanent ist, erzeuge zwar eine seltsame Lust an der asketischen Unlust, diese spezifische Lust sei aber nicht erfahrbar, weil sie eben unbewusst ist. Bekenntnisgläubige müssten daher, Zitat, das eigene Glück nach außen projizieren, es bei anderen Leuten, vorzugsweise bei Fremden, ansiedeln, die dafür gehasst und beneidet werden. Ende des Zitats. Die Fantasien der Rassisten kreisen daher stets um das Verhältnis des Fremden zum Genießen und zum Verzicht. So war der Jude, ich muss da gleich einfügen, Antisemitismus ist natürlich nicht, wie Detlef Clausen richtig feststellt, nicht eine Unterabteilung des Rassismus, aber die Libidoökonomie des Rassisten und des Antisemiten könnten vermutlich strukturanalog sein. Darüber lässt sich auch noch diskutieren. Aber jetzt zurück zu dem Eigentlichen. Also so war der Jude für den nationalsozialistischen Antisemiten entweder der soziale Parasit, der auf Kosten des Wirtsvolkes, sprich des deutschen Steuerzahlers, lebte, also genoss ohne zu verzichten, also Parasiten, und dabei dem Deutschen den Genuss stahl, oder er war umgekehrt der asketische Geizhals, der auf das Genießen verzichtete, sich raffgierig, nicht raffendes Kapital, raffgierig und erbarmungslos zum Kapitalisten hinaufarbeitete, um den Deutschen auszubeuten und ihn so wiederum um seinen Genuss zu bringen. Um das ein bisschen zu illustrieren, diese Geschichte mit der Fremde und das Genießen und den Verzicht. Dass der Wunsch jener weltoffenen Zeitgenossen, den Islam zu respektieren, derselben unbewussten Logik, unbewussten libidinösen Logik folgen soll wie rassistische Ressentiments, mag uns verwundern. Um allerdings zwischen der Position jener Zeitgenossen, die den Islam zu respektieren wünschen, und der ihr scheinbar entgegengesetzten Position des Rassisten, der gegen Migranten aus islamisch geprägten Ländern hetzt, eine Verwandtschaft zu erkennen, müssen wir nicht in die Untiefen psychoanalytischer Libido-Theorie hinuntertauchen. Ein wenig Kratzen an der Diskursoberfläche genügt. Der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bezeichnet den Rassismus von AfD, FPÖ und Co. zu Recht als Rassismus. Darin aber Präziser müsste man hier sagen, er bezeichnet die Vertreter von AfD, FPÖ und Co. zu Recht als Rassisten. Ja? Das ist verständlicher, wenn man das so sieht. Darin aber, dass er diesen Rassismus Islamophobie nennt oder Islamfeindschaft, darin drückt sich unbemerkt eine zutiefst rassistische Position aus. Rassistisch könnte Islamophobie nämlich nur dann sein, wenn wir den Islam zur unauflöslichen, quasi rassischen Eigenschaft von Türken, Arabern oder Iranern erklären. Das heißt, bevor noch all diese Debatten und Diskussionen beginnen, wir haben ja jetzt eine Debatte um diesen Saga von Van der Bellen, vorher sind ein paar Dinge schon sozusagen klargestellt, aber völlig unbewusst, ja, dass eben es diese volle Identifikation gibt von Menschen aus diesen Ländern mit dem Islam. Das wird in der Regel überhaupt nicht hinterfragt. Und dann beginnen eben diese verwirrenden Diskussionen, was ist jetzt rassistisch und so weiter. Aber dazu vielleicht mehr in der Diskussion. Statt also die rassistische falsche Verknüpfung zwischen Herkunft und Bekenntnis oder bestimmten Gesellschaften und Bekenntnis oder vor allem bestimmten Individuen und Bekenntnis, statt diese falsche fixe Verknüpfung zurückzuweisen und aufzulösen, verbleibt der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse bei den Vorgaben der Rassisten. Darin, dass Menschen in erster Linie ihre Religion, ihre vermeintliche oder tatsächliche Religion, respektive ihre Kultur repräsentieren und dann lange, lange nichts, darin ist sich der weltoffene, den Islam respektierende Zeitgenosse mit den Kulturrassisten von AfD, FPÖ und Co. also einig. So etwas wie ein Widerspruch zwischen dem Einzelnen und seiner Kultur darf für den weltoffenen, den Islam respektierenden Zeitgenossen nur und nur zwischen ihm selbst und seiner eigenen westlichen Kultur existieren. Und in eben diesem Unbehagen an seiner eigenen Kultur, genauer in eben diesem Unbehagen an seinem Bekenntnisglauben, gründet ja sein Wunsch, den Islam zu respektieren und sein geheimer Neid auf den Moslem. Daher steht Unbehagen an ihrer eigenen Kultur, tatsächlichen oder vermeintlichen Moslems, aus der Sicht dieser weltoffenen Zeitgenossen nicht zu. Die Verwendung von Begriffen wie Islamophobie, die den Rassisten in die Hände spielen, statt sie zu bekämpfen, resultieren aber nicht bloß aus Denkfehlern jener weltoffenen Zeitgenossen. Die Identifikation des Bekenntnisgläubigen mit asketischen Idealen in Arbeit, Freizeit, Sexualität, Politik und so weiter geht auf Kosten der Lust und des Glücks. Glück aber existiert in der narzisstischen Logik des Identifizierungsglaubens einzig in der Identifizierung. Auf sein Unglück reagiert der Identifizierungssüchtige mit more of the same. So wie der Junkie, der seine drogeninduzierte Verzweiflung durch noch mehr Drogen zu heilen versucht, sucht der glücklose Bekenntnisgläubige sein Glück in noch mehr narzisstischer Gratifikation, durch stärkere Identifizierung mit seinen asketischen Idealen. Am Ende ist er mit seinem Unglück gänzlich identifiziert. Und diese Logik des More of the Same wendet der Bekenntnisgläubige, den Islam respektierende Zeitgenosse, auch auf den muslimischen anderen an, um ihn dann um dessen vermeintliches Glück unbewusst oft beneiden zu können. Je unglücklicher sein eigener Identifizierungsglauben ihn macht, umso vollständiger identifiziert er den tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem mit dem Islam und schreibt ihm sozusagen vollen Genuss bei voller Identität zu. Indem er den tatsächlichen oder vermeintlichen Moslem in der vollen Identität mit dem Islam aufgehen lässt, also frei nach Rilke ihn vor dem stärkeren Dasein des Islam vergehen lässt, eliminiert er ihn andererseits als eigenständiges von seiner in Anführungszeichen Kultur unterschiedenes Subjekt. Tatsächlichen oder vermeintlichen Moslems, die an ihrer Kultur oder ihrer Religion Unbehagen artikulieren, begegnet unser den Islam respektierende Zeitgenosse seinerseits mit Unbehagen und oft Intoleranz. Den Respekt lässt für diese Art von Respekt zumindest lässt für religiöse Toleranz eigentlich keinen Raum. Allein deshalb, weil er die Subjekte, die zu tolerieren wären, im Islam aufgehen lässt und eliminiert. Es existiert dann also kein Subjekt mehr, das er tolerieren könnte. Zitat: Niemand soll wegen seinen Anschauungen selbst religiöser Art belangt werden, solange deren Äußerung nicht die öffentliche Ordnung stört. Ende des Zitats. Der religiöse Toleranzgedanke, der hier im Artikel 10 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen Nationalversammlung von 1789, also wenige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille, als Recht auf Religionsfreiheit zum Ausdruck kommt, gründet auf der Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber, jener Grundvoraussetzung der Aufklärung. Dass der religiöse Toleranzgedanke ihren angemessensten Ausdruck hier in der Sphäre des Rechts findet, ist kein Zufall. Während das Gesetz, das unsere Handlungen zu steuern versucht, unserer inneren Einstellung gegenüber gleichgültig bleibt, sodass ich das Gesetz befolgen kann, ohne mit ihm identifiziert zu sein, zielt das Über-Ich, psychoanalytisch gesehen, auf unser Innerstes. Dem Über-Ich genügt es nicht, dass wir seine Gebote bloß befolgen. Es will, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Das Über-Ich sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, sondern was wir wollen sollen. Während wir der religiösen Toleranz also in der Sphäre des Gesetzes begegnen, dem der Inhalt des Glaubens der Rechtssubjekte gleichgültig ist, solange jener Glaube nicht die öffentliche Ordnung stört, wie es in jener Erklärung heißt, ist die Domäne des Respekts das des Über-Ichs, jenes kleinen Gottes des Identifizierungsglaubens, der unserem weltoffenen Zeitgenossen gebietet, den Islam zu respektieren, also einen spezifischen Glauben mit spezifischen Inhalten. All jene vermeintliche oder tatsächliche Moslems aber, die sich der Ideologie der vollen Identität mit ihrem Islam nicht fügen, nicht toleriert. Dieses mehr und mehr um sich greifende Respektgebot des Über-Ichs lässt uns weit hinter dem religiösen Toleranzgedanken der Aufklärung zurückfallen. Religionsfreiheit, die einmal die Freiheit des Einzelnen der Religion gegenüber meinte, bedeutet im gegenwärtigen Respektdiskurs des Über-Ichs nunmehr die Freiheit der Religion gegenüber dem Einzelnen. Das Anrecht religiöser Überzeugungen aller Art nicht bloß auf Toleranz, sondern auf Respekt, sprich auf eine glaubensartige Verehrung im Sinne der Monolatrie, wie oben erwähnt. Der Einzelne, vermeintliche oder tatsächliche Moslems, und wir kommen zum Ende, verliert im Respektdiskurs nicht bloß seine Freiheit der Religion gegenüber, sondern seine Eigenständigkeit. Wird er doch in fixer, unauflöslicher Verbindung mit dem Islam wahrgenommen, in dem er aufgehen und sich auflösen soll. Die Auflösung dieser Auflösung wäre die Bedingung der Möglichkeit der Toleranz. Vielen Dank. Letzte Woche bei der Podiumsdiskussion, da waren alle sehr rege an der Diskussion beteiligt. Und daher möchte ich jetzt eigentlich nicht die erste Zeit stehlen und die Fragen stellen, sondern eigentlich sofort ins Publikum geben. Also wer Fragen hat, möge doch bitte die Hand aufzeigen. Warum sprechen wir bei dieser Zuschreibung des Glaubens zu den einzelnen Personen aus den angeblichen Ländern von einem Rassismus und nicht von einer Stereotypisierung? Ja, das ist, ich würde mal sagen, das ist keine Frage, sondern an sich ein sehr guter Vorschlag. Ich muss auch sagen, so Diskussionen, welchen Begriff wir jetzt verwenden sollen, sind oft ziemlich schwierig und ich bin da auch oft ziemlich ratlos. Was ich mich immer wieder frage, und vielleicht können wir hier drüber diskutieren und auch bei dieser zweiten folgenden Frage bin ich auch ein wenig oder mehr als ein wenig ratlos, warum es denn überhaupt so wichtig ist, dass wir das auf einen, dass wir einen Begriff, dass wir in dieser Kürze überhaupt das irgendwie fassen, dieses Phänomen des neuen Rassismus. Ja? Also ich finde, zum Beispiel Islamophobie ist ein Kampfbegriff, ist ein falscher Begriff, der falsches Bewusstsein erzeugt und wiederum von falschem Bewusstsein erzeugt wird. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Begriff antimuslimischer Rassismus gut gemeint sei und eigentlich so ziemlich genau das, was ich zum Beispiel und viele andere auch sagen, versucht in diesen Begriff zu gießen. Ich finde aber, dass er zumindest sehr unglücklich gewählt ist, weil Begriffe haben ja auch ein Eigenleben und es gibt ja auch noch das Unbewusste. Das heißt, dass da entgegen der Absicht der Schöpfer dieses Begriffs wahrscheinlich hier diese Verknüpfung wiederum stattfindet zwischen Rassismus und einem Glaubensbekenntnis und sozusagen Glaubensbekenntnis naturalisiert wird. Ja. Und das ist seltsamerweise ganz im Sinne des, sagen wir mal, des traditionellen Islams, weil im traditionellen Islam ist Glaubensbekenntnis auch naturalisiert. Das heißt, es ist in gewisser Weise auch dort rassistisch, einfach deshalb, weil ein Kind eines muslimischen Vaters und einem, also aus einer muslimischen Familie, sozusagen ein Naturmuslim ist in der Scharia, wenn ich als Moslem sage, ich bin nicht mehr Moslem, sondern Zeugen Jehova. Schlechte Alternative. Okay, oder Atheist oder was auch immer, dann steht darauf, in neuen Ländern theoretisch, Gott sei Dank, wird es in der Regel nicht durchgeführt, muss man sagen, aber es ist, in der Theorie steht die Todesstrafe darauf. Und das ist nichts anderes als diese Stereotypie sozusagen im Realen. Ne? Und in gewisser Weise könnte man jetzt vielleicht wohlwollenderweise sagen, dass diese komischen Rassismusbegriffe, die da, also ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren würden die Leute also nur den Kopf schütteln, wenn jemand sagt, es ist rassistisch, wenn ich eine Glaubenslehre ablehne. Ja? Also, und gilt das jetzt nur für den, gilt das auch für Scientology? Ich meine, wie soll das funktionieren? Ja? Und was ist, wenn diese Glaubenslehre selber andere Glaubenslehren ablehnt? Das ist völlig, auf der logischen Ebene ist es vollkommen absurd. Das ist aber, das löst das Problem aber nicht, weil wir das tausendmal schon gesagt haben, oder jeder, sozusagen, das ist wie bei des Kaisers neue Kleider. Die Frage ist, woher kommt die Wirkmächtigkeit? Und darf dieser Begriffe wie Islamophobie, nicht nur, weil jetzt angeblich hätte das der Khomeini erfunden, das glaube ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall den Islamisten sehr zugute, das so zu unterbinden. Ich glaube aber nicht, dass das im Sinne einer Verschwörungstheorie dort erfunden wurde von den Islamisten, sondern es sagt auch viel über uns aus. Auch wenn es von den Islamisten erfunden wird, dass wir das so bereitwillig aufnehmen. Und das finde ich sehr wichtig, dem nachzugehen, wie kommt es, dass wir sozusagen unbeirrbar so einen Unsinn glauben. Aber Stereotyp ist eine sehr gute Alternative, die eben dann nicht wieder in diese Falle hineinfällt, den Rassismus zu reproduzieren im Begriff. Ja? Okay. Es geht um diesen Journalisten, der Respekt für den Islam eingefordert hat. Und ich nehme an, es war ein österreichischer Journalist, der hier in Österreich auch ansässig ist. So ist es. Kann das nicht so gewesen sein? Kann es nicht auch deshalb sein, weil ja der Islam hier in Österreich und in Europa allgemein die Religion einer Minderheit ist? Und Minderheiten werden von vornherein als drangsaliert und Opferstatus betrachtet. Also, dass sich auch das erklärt, was er gesagt hat, dass er natürlich nicht respektiert in anderen Ländern Erscheinungen, die eben, ich weiß nicht, was ich da jetzt. Ja, all diese schlimmen Dinge, genau. Weil ja in diesen Ländern das die Religion der Mehrheit ist und nicht sozusagen wirklich der hundertprozentigen Mehrheit. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er ja nichts dagegen hätte, wenn auch die Minderheit im Lande diese Erscheinungen zumindest nicht kritisiert. Aber das bleibt ja folgenlos, denn das würde keine Wirkung haben auf sein Leben und auf unser Leben hier in Europa. Ich wollte noch etwas sagen zu Glauben. Ja, ich versuche schnell zu sein. Zwei Fragen gehen gerade noch. Das also merke ich mir dann noch. Also Glauben und Bekenntnis. Mhm. Das war gerade in der Uni vor vielen Jahren, ich habe das Wort Aberglaube geschrieben, bezogen auf Bauern im 19. Jahrhundert. Und meine Betreuerin hat gesagt, das darf ich nicht schreiben, ist unzulässig. Denn Aberglauben kann man nur heutzutage schreiben, wenn wir es ja besser wissen. Ich soll schreiben, volkstümlicher Glaube. Okay. So, das war's. Okay, danke. Ja, ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Also so wie ich es verwendet habe oder wie ich es eigentlich, ich finde es ein bisschen unglücklich von meinem Freund Robert Pfaller übersetzt, aber es geht nicht um Aberglauben in diesem so wie es im Wörterbuch drinnen steht oder wie es ein Religionswissenschaftler sagen würde, das ist einfach ein bisschen ein anderer, ein verschobener Begriff. Also das Aberglauben unter Anführungszeichen. Im Französischen gibt es einfach Foi und Croyance. Und es ist, er meint halt, dass man das schwer einfach mit Bekenntnis, Glaube und Glaube übersetzen kann. Im Grunde geht es einfach darum, auf der einen Seite ein Glaube, mit dem ich mich identifiziere, so wie diese Legende vom Luther, der sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Also das bin ich. Ich bin identifiziert mit dem Glauben. Das ist der Bekenntnisglaube. Und das ist in gewisser Weise eher ein neuzeitliches Phänomen. Das ist sehr spannend. Also, und insofern werden wir in gewisser Weise immer gläubiger, weil dieser Prozess der Verinnerlichung, ja, wir können jetzt bei Paulus beginnen, wir können, als Freudianer könnte man zurückgehen bis zum Urvatermord, wo dieser Urvater ermordet wird und dann wird er dann zu Gott, ne, weil er als Toter dann verinnerlicht wird und so weiter. Also, dass wir immer gläubiger werden im Grunde, das ist auch etwas, was, glaube ich, in Max Weber drinnen steckt, dass eigentlich der Protestantismus oder dieser angebliche asketische Geist im Kapitalismus, dass das nicht heißt, dass wir uns innerlich befreit hätten von Religion, jetzt ganz, also vom Glauben, sagen wir mal so, das muss ja nicht ein Bekenntnis zu einem persönlichen Gott sein, sondern dass das ein viel radikalerer, weil verinnerlichterer Glaube. Ich glaube, Marx sagt das sehr treffend, er sagt, der Luther hätte, oder der Protestantismus hätte die Pfaffen zu Laien gemacht, indem er die Laien zu Pfaffen gemacht hat. Das hat einfach alle. Also durch diesen Prozess der Verinnerlichung sind wir sozusagen alle selbst zuständig für alles Mögliche. Wohingegen zum Beispiel im islamischen Bereich, da gibt es natürlich auch Elemente, starke Elemente des Bekenntnisglaubens. Es gibt aber auch noch diesen traditionellen, in Anführungszeichen, Aberglauben oder dieser Glaube, der Rituale zum Beispiel. Ja, Rituale haben eine objektive Materialität und es ist draußen, da kann ich eine Distanz dazu haben. Ne? Und es mag auch ein Aspekt der Faszination des Islam sein, weil der Islam nicht so ganz verinnerlicht ist. Ja? Weil das einfach sozusagen, weil dieses nach außen, wenn das Gesetz draußen ist, kann ich mit dem Gesetz auch spielen. Ja? Und jetzt noch eine letzte Fußnote dazu, ich komme dann zur wichtigeren ersten Frage. Es gibt im Iran zum Beispiel das Phänomen der Zeit- oder Lustehe, da gab es vor einigen Jahren einen Film drüber im Basar, der Geschlechter von einer Zeitehe oder Lustehe. Sie können für eine halbe Stunde relativ unbürokratisch im Iran heiraten. Ja, also das ist einfach sozusagen, auf den ersten Blick können wir sagen, das ist irgendwie freier Sex oder so. Auf jeden Fall ist es eine Art von Prostitution und es wird von der etablierten Geistlichkeit gefördert, diese Art von Zeitehe, wird von der Gesellschaft aber radikal abgelehnt, also es ist etwas, die Leute, die es machen, geben es nicht zu. Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte. Ne? Also sozusagen, die Priester sagen ja, bitte vergnügt euch doch. Ne? Und die Leute sagen, nein, also tun es vielleicht schon oder wollen es nicht zugeben. Und das ist zum Beispiel, das ist nur möglich in einer Struktur, wo es nicht so einen starken, wo der Glaube jetzt nicht so verinnerlicht ist. Bei der Gesellschaft schon, aber bei diesen Geistlichen nicht, die dann sagen, ja, das ist ja erlaubt, also alles, was erlaubt ist, ist sozusagen vom Gesetz her erlaubt, dann geht es halt. Ne? Und da geht es nicht so sehr um dieses Über-Ich. Aber die erste Frage war wichtiger, was Sie gesagt haben, stimmt völlig und ist gleichzeitig völlig falsch. Also nicht das, was Sie gesagt haben, sondern so sieht man das. Ja? Das ist, der Islam ist die Minderheit. Das Problem ist genau diese Identifikation. Die Minderheit ist nicht der Islam. Das sind Menschen, also das ist ganz trivial, das sind einzelne Menschen. Und wenn Sie das genauer anschauen, ja, ganz spezifisch die sogenannten Moslems in Deutschland, die wurden ja in den letzten Jahren auch beforscht, die wurden auch selber befragt. Ja, zunächst einmal ist der Islam natürlich eine Glaubenslehre und ist niemals mit einer Person ident, klarerweise, ne, rein logisch. Aber wenn Sie diese Communities anschauen, es gibt sehr interessante Zahlen, wenn Sie googeln Spielhaus, Riem Spielhaus und Anzahl der Moslems. Da kommen sehr interessante Studien. Da hat man diese Leute gefragt, wie stehst du zum Glauben? Also ich habe das, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt. Die Iraner, die in Deutschland leben, 50% der Iraner sagen, ich bin kein Moslem. Punkt. Manche meiner Freunde, die sich im Iran besser auskennen, sagen, im Iran wäre der Anteil wahrscheinlich höher. Ich weiß es nicht, vielleicht. Okay, die anderen, die sagen, ich bin Moslem, ne, von diesen restlichen 50% sagt ein signifikanter Anteil, ich bin zwar Moslem, aber ich bin nicht gläubig. Also das ist sozusagen so, wie wenn zum Beispiel ein norddeutscher Atheist sagen würde, ich bin von meiner Arbeitsethik ja protestantisch, oder das ist ein schlechter Vergleich, aber so in etwa. Ne? Also ich bin Moslem, aber ich bin Atheist. Ich bin Moslem, aber der Glaube, ich bin irgendwie gläubig, aber der Glaube spielt überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Bei den Menschen aus Südosteuropa war der Anteil nicht 50%, also derjenigen, die gesagt haben, ich bin kein Moslem, über 60%, ich glaube 68% oder so. Das heißt, auf dieser ganz oberflächlichen Ebene stimmt es einfach nicht, dass diese, wie ein Diskutant vor ein paar Wochen sagte, Volksgruppe der Moslems, dass die einfach alle Moslems sind. Und das Nächste ist, auch die Menschen, die sich 100% sozusagen subjektiv identifizieren mit dem Islam, also die wir jetzt vielleicht Islamisten nennen würden oder auch strenggläubige Moslems, die sich nicht als Islamisten bezeichnen, wie auch immer, wir die, oder Fundamentalisten, auch die sind natürlich nicht identisch mit dem Islam. Ja, aus einer linken, emanzipativen Sicht bestimmt ja nicht nur die Religion den Menschen, ja, das ist, sagt mir der Hausverstand, da gibt es ja ganz viele andere Dinge, die mich bestimmen. Ja. Also insofern, wenn ich sage, den Islam respektieren, wenn wir es genau nehmen, ist das ja nicht, sind das nicht die Menschen, sondern sind eine Glaubenslehre. Genauso wie beim Christentum, bei der Psychoanalyse, beim Kommunismus, bei Scientology, bei der Moon-Sekte. Das ist eine Glaubenslehre, eine Glaubenspraxis, meinetwegen auch eine gesellschaftliche Praxis, eine Kultur, wie auch immer, das kann man dann ausdehnen, aber es sind nicht einzelne Menschen. Also und was im Endeffekt passiert ist, dass dieser Respekt vor eine Ideologie letztlich dazu führt, dass sie genau diese Minderheit eigentlich nicht respektieren. Was meine ich damit? Innerhalb dieser Minderheit gibt es zum Beispiel Frauen, innerhalb der sogenannten muslimischen Minderheit. Es gibt Frauen, es gibt Kinder, es gibt Menschen, die aus diesen Ländern stammen, aber religiösen Minderheiten angehören. Es gibt sexuelle Minderheiten. Das ist dann eigentlich eher schon die Mehrheit. Und mit dieser Art von Respektbezeugung, zum Beispiel, nicht nur zum Beispiel von sogenannten Linken, unterstütze ich die reaktionärsten Teile dieser Gesellschaften und falle den liberalen Teilen regelmäßig in den Rücken, wie es der Van der Bellen unabsichtlich wohl jetzt wieder getan hat. Ja? Das ist alles. Also ich habe schon Dutzende solche Veranstaltungen gemacht, es sind fast jedes Mal, ohne Ausnahme, irgendwelche Leute aus der Türkei, aus dem Iran, die genau das sagen, was ich sage, und hin und wieder auch Menschen, ebenso wie der Journalist, der ein guter Bekannter von mir ist, die dann eben sagen, eben diese Position vertreten. Das beruht einfach zumindest auf einen Denkfehler, weil die Menschen sind nicht mit dem Islam identisch. Der Islam ist eine Glaubenslehre und eine Herrschaftsideologie. Und wenn ich jetzt sage, ich habe was gegen den Islam oder gegen diese Lehre, dann kann jemand, der den Islam gut findet, mit mir diskutieren und mich vielleicht überzeugen, dass ich ein Blödsinn gesagt habe oder auch nicht, oder ich kann ihn, oder meistens werden uns beide nicht überzeugen, aber mit Rassismus hat das wohl überhaupt nicht. Also Rassismus ist einfach ein, wenn ich sage, das ist rassistisch, heißt, das ist unmöglich. Ich kann das darüber nicht reden und es ist eine Strategie der Verunmöglichung des Diskurses. So. Viel mehr. Okay. Jetzt geht's rum. Das ist überhaupt verstanden. Ja, ich war jetzt, das, was du gerade gesagt hast, also eine Nicht-Identifizierung von Personen mit dem Islam, wenn so Sachen wie Kopftuch öffentlich, also so stark debattiert werden oder gesetzlich, also gesetzliche Konsequenzen daraus gezogen werden. Mhm. Ist die nächste? Oder? Achso, nein, ich beantworte lieber eine Frage einzeln, weil ich vergesse dann vieles. Es ist wirklich, es ist eine rein kognitive Schranke, die ich habe. Also Kopftuch, ja, das ist schwierig. Kopftuch ist wirklich, wirklich schwierig. Wir haben ja letztes Mal dann im Nachhinein in einer größeren Runde darüber diskutiert und ich muss auch sagen, ich habe da wirklich keine Lösung für den Aspekt, wie soll man gesetzlich damit umgehen, weil das schwierig ist. Ich möchte vielleicht zunächst einmal ein bisschen analytisch an die Sache herangehen. Zunächst einmal bis in die 90er, es gibt vielleicht manche hier, die sich an die 90er Jahre erinnern, bis in die 90er Jahre hinein war es so, dass der Diskurs der Rassisten und der Rechten, der Ausländerfeinde, die haben in Österreich zum Beispiel gesagt, die Türken machen uns Probleme, weil sie Türken sind. Dann gab es 9-11, es gab schon zuvor, auch vor den 90er Jahren, diese Entwicklungen in der islamisch geprägten Welt, den sogenannten politischen Islam und so weiter und viele andere Entwicklungen. Und heute ist es so, dass diese selben Leute, also die FPÖ zum Beispiel, die sagen nicht, die Türken machen uns Probleme, weil sie Türken sind, sondern weil sie Moslems sind. Die Türken waren vorher in ihrer Mehrheit wohl auch Moslems. Was ist da passiert? Oder gehen wir noch ein paar Jahrzehnte zurück, Algerienkrieg. Ich habe einige ältere linke Freunde, die sagen, wir waren damals solidarisch mit diesem Unabhängigkeitskrieg der Algerier gegen Frankreich. Aber das war sowas von keinem Thema, dass das Moslems sind. Wir haben natürlich gewusst, dass die Moslems sind. Aber das stand sowas, also die wurden nicht identifiziert. Was ich damit sagen will, ist, dass das eine Konstruktion ist, die irgendwie frei nach Marx hinter unserem Rücken sozusagen sich konstruiert hat. Das hat sich keiner hingesetzt und gesagt, jetzt machen wir diese Identifizierung. Aber das ist etwas Künstliches, etwas Vermitteltes. Die sind nicht von Natur aus Moslem, ja. Beim Kopftuch ist es halt so, wir hatten im Iran in den 1930er Jahren ein generelles, also Kopftuch gab es ja damals nicht, es gab diesen Schleier, also Chador, das war generell verboten, überall, also außer zu Hause, also es ist genau umgekehrt wie heute. Ne? Und es wurde ziemlich gewaltsam durchgesetzt vom Vater des letzten Schah. Und ich komme nicht aus einer muslimischen Familie, aber wir haben muslimische Verwandte. Und ich habe Erzählungen gehört von irgendwelchen Großtanten und Urgroßtanten, die gingen auf die Straße mit diesem Schleier, der Polizist zerriss das und die gingen nach Hause und hat das wieder zusammengeflickt. So wurde das immer. Also, und das hat bis in die 40er Jahre gedauert. Das hat nicht funktioniert. Also das ist einfach nur als eine Erfahrung, natürlich in einer ganz anderen Situation. Der Schah, also der letzte König oder Kaiser oder wie immer, der hat dann wieder gesagt, okay, jeder wie er will, jede wie er will und jeder wie er will, wenn die Männer das bestimmen und so. Bei der Kopftuchdebatte gibt es ja so dieses klassische Argument, okay, der Vater zwingt die Tochter oder das Patriarchat zwingt die Tochter. Viele von uns kennen aber auch Beispiele, wo das genau umgekehrt ist und ich weiß nicht, wie das zahlenmäßig ist, aber ich denke mir, das ist kein kleiner, kein geringer Anteil, wo der Vater sagt, ach, lass doch dieses blöde Kopftuch oder so. Und das Mädchen sagt, nein, ich will es, aber was mache ich da? Ich habe jetzt keine Partei. Du hast da eigentlich ziemlich gute Ansichten geäußert. Ich habe darüber nachgedacht letzte Woche in den Öffentlichen. Ja, ich weiß nicht, ob das sozusagen, wie weit ein Verbot hier effektiv ist im Sinn von emanzipativ. Ja, in dem, bitte, ja. Mhm. Meine Frage ging auch eher dahin, wenn das so als identitätspolitisches Zeichen öffentlich getragen wird. Also, wie kann man da noch Subjekt und Glauben trennen. Ja, es ist natürlich so, dass es gibt Subjekte, die sich voll mit dem Islam oder mit vielen anderen Ideologien oder Religionen identifizieren. Das ist empirische Realität. Die voll identifiziert sind, auch subjektiv, nicht nur von außen. Ne? Das sind sie, aber sie sind nicht identisch. Das ist ein Unterschied. Ja? Wenn Sie sagen, ich identifiziere mich mit, keine Ahnung, mit Elvis Presley, sind Sie nicht der Elvis Presley. Ja? So ganz trivial und banal. Die haben auch alle möglichen anderen Lebensbezüge. Und das ist insofern wichtig. Ich glaube nicht, dass man jetzt diese Menschen, also ich würde zu keinem, ich habe eine Zeit lang viele Patienten gehabt, die verschleiert gekommen sind. Ich habe mit denen nicht, ich habe nicht missioniert zum Atheismus oder zum Marxismus. Das mache ich nicht. Ja? Aber ich denke mir, dass es wichtig ist, dass wir zunächst einmal uns darüber klar werden, was wir selber denken. Ja? Was wir selber denken über diese Menschen. Und ich habe halt in einer sehr utopischen, sehr naiven Art und Weise das Bekenntnis oder die Vorstellung, dass gesellschaftliche Emanzipation nicht zu haben ist ohne die Emanzipation der Gesellschaft von Religion. Weil der Kern gesellschaftlicher Herrschaft diese Selbstknechtung der Menschen durch Religion ist. Ja? Dennoch ist es auf der anderen Seite wichtig, den Menschen die Freiheit zu lassen. Ja? Also ich kann jetzt nicht irgendwie, nicht einmal, also ich persönlich würde nicht einmal verbal mit jemandem diskutieren und sagen, das ist ein Blödsinn, was du machst, weil du tust dich selbst nicht. Nein, aber ich will wenigstens selber darüber reflektieren und das auch in die Öffentlichkeit bringen. Ich sage Ihnen noch etwas zum Abschluss, damit die anderen auch drankommen. Von wegen Religionsfreiheit, das ist ein ganz spannender Widerspruch, das sage ich jedes Mal und letztes Mal habe ich es auch gesagt. Die Moslems in den westlichen Demokratien haben mehr Religionsfreiheit in Bezug auf den Islam als in islamisch geprägten Ländern. Ja, ich kann Ihnen das gleich zeigen, warum. Wenn Sie zum Beispiel anschauen, im Iran, da herrscht die schiitische Richtung des Islam, die Sunniten, die sind relativ unterdrückt. Die Derwische, das ist noch eine quasi Variante, die sind ziemlich, manche davon sind ziemlich heftig unterdrückt. In Saudi-Arabien herrschen die Wahhabiten, das sind wiederum die Schiiten heftigst unterdrückt. Ja? Also, das heißt, was ich damit sagen will, ist, warum ist es denn so, dass hier die Moslems im Westen, in den westlichen Demokratien, mehr Religionsfreiheit haben als im Islam, in islamisch geprägten Ländern? Nicht, weil sich die Kirchenfürsten und die Vertreter des Islam zusammengesetzt haben und einen interreligiösen Dialog geführt haben, das ist wichtig, sondern weil sich die Gesellschaft von der Religion weitgehend emanzipiert hat. Ja? Und das konnte sie nur, weil es Religionskritik gab. Das heißt, die Voraussetzung für Religionsfreiheit, dafür, dass die Moslems ihre Religion ausüben können hier so frei, ist Religionskritik. Ja? Und das ist ein schöner Widerspruch eigentlich, darüber sollte man nachdenken. Nicht-islamkritische. Nicht-islam-spezifische. Okay. Sondern einfach Ausnahme mal als bei einem titelgebenden Begriff, nämlich Identität, der scheint mir die Krux zu sein, bin ich leise. Und zwar eine ganz banale Frage, auf die Gefahr des Psychoanalytisches, woher der Identifizierungswunsch, der Identitätswunsch, also sozusagen mit etwas eins zu werden. Danke, ja. Ja. Ja, das ist nicht gut. Ja, also das hat viel mit der sogenannten Narzissmus-Theorie zu tun. Ich schreibe gerade so ungefähr einmal die Woche Blogbeiträge für den Standard und da geht es gerade darum, es kommt am Dienstag meistens raus und da geht es im Moment sehr viel um Sexualität, ja, um Sexualität und diese narzisstische Identität. Dieses Einswerden, ich versuche das an einem Beispiel. Also ich habe eine Geliebte, ja, die ist sozusagen in der äußeren Welt vorhanden, die gibt es. Ne? Und dann verlässt sie mich, dann ist sie weg. Ne? Und dann passiert häufig dieser Prozess der Identifizierung mit dem verlorenen Objekt als Verlustverarbeitung, so nennt es Freud. Das heißt, ich identifiziere mich entweder mit irgendwelchen, also ich werde dann so wie sie ist, ich kenne das oft, dass Menschen dann zum Beispiel das Gleiche studieren wie jemand, der ihnen wichtig war und der ihnen verloren ist. Oder sie identifizieren sich mit ganz was anderem, was mit dieser Geliebten nicht oder scheinbar nicht zu tun hat. Aber Identifizierung heißt Verinnerlichung. Das heißt, es spielt sich dann alles in mir ab, auf der inneren Bühne und dort herrscht das über ich. Und dann, und das hat einen Vorteil, ne? Weil da bin ich bei mir und diese Geliebte, die in der Außenwelt kann mich verlassen oder kann mit mir streiten oder ich weiß nicht was oder nicht das machen, was ich will, aber in meinem Inneren, da bin ich sozusagen, ja, bin ich auch nicht Herr, aber da habe ich vielleicht die Illusion, dass ich dort unabhängig bin. Ich habe die Geliebte in mir, wie Karl Abraham schreibt. Und das ist sozusagen die Versuchung, die bei diesen Identifizierungen, bei diesen narzisstischen Dingen, der Narzisst ist nicht ein rücksichtsloser Egoist, sondern er ist ein Asket, ein asketischer Idealist. Das ist einer, der sich sozusagen verschmilzt mit einem Ideal, das ist auch eine Variante, und aus der Verschmelzung mit dem Ideal seine Lust schöpft. Ja, das ist zwar eine sehr unlustige Lust, die nicht so lustig ist wie die lustige Lust, ne? Aber es hat den Vorteil, dass ich sozusagen das Gefühl habe, ich habe das unter Kontrolle. Ne? Also ich mache das mit Gott aus oder so und das ist ja irgendwie nicht, Gott ist ja immer nett zu mir oder auch überhaupt nicht nett zu mir, aber das ist irgendwie eine andere Bühne. Ne? Das ist dieses sich identifizieren im Sinn von sich gleich machen. Gut verstehen tut man das, wenn man diese Verinnerlichung dazu nimmt. Das heißt, ich mache mich gleich mit etwas und das spielt sich aber bei mir drinnen ab, im Unterschied zur Außenwelt. Ja, also das ist die Narzissmus-Theorie und das ist der Robert Faller, behauptet ja auch, dass wir, wenn man das so allgemein sagen kann, gar nicht so materialistisch und hedonistisch unterwegs sind, sondern sehr narzisstisch und sehr asketisch und daraus zieht er sehr viele politische Schlussfolgerungen, dass Politik nur dann funktioniert, wenn es eben diesen Aspekt gibt, dass sich nach außen wenden und auch genießen wollen und auch nicht sozusagen ständig auf Beute verzichten, was in den letzten Jahrzehnten passiert und uns alles wegnehmen lassen und nur dann froh sind, wenn wir sozusagen die Dinge korrekt benennen oder eine korrekte Haltung haben und völlig vergessen, was sozusagen draußen in der Realität sich abspielt. Das ist die narzisstische Identifikation. Gut. Ja, interessiert, wie du zu diesem Verhältnis oder Spannungsverhältnis von Islam, Islamismus, politischer Islam stehst. Also der Vortrag heute geht ja auf diesen Text zurück oder der Psychosozialverlag, ja. Markus Brunner, der ja auch noch kommt in der Reihe, ich fand es eine ganz spannende Replik geschrieben. Ich hoffe, wir haben ihn richtig verstanden, aber wenn ich es jetzt so runterbrechen würde, so ein bisschen, was ist eigentlich das Problem? Worum dreht sich es eigentlich? Also ist das Problem mit dem Islam, ist das eine Frage von Säkularisierung? Also muss dann die Religion weg vom Staat und dann kriegen wir das hin mit der Gesellschaft? Oder ist das Problem eigentlich halt auch bei den Ländern, die du so als Beispiel in den Text anführst, die Iran, Saudi-Arabien, ist das Problem nicht eigentlich, dass dort halt auch kapitalistisch produziert wird? Und dass dann mit der Krise 60er, 70er Jahre halt der Islam als Ideologie, in der politischen Islam, der Islamismus, in irgendeiner Form halt eine Krisenbewältigungsstrategie ist. Also, ich finde das klingt irgendwie einleuchtend und ich finde wunderbar, so argumentiert das auch irgendwie gut und bei dir klingt das irgendwie anders, da geht es immer um den Islam und also da, sowas wie Islamismus oder politischer Islam, habe ich das Gefühl, das nimmst du in der Form so gar nicht in den Grund. Okay, und nur zur Verständnis deiner Frage, und bei mir geht es um den Islam und beim Brunner geht es um das einfach ein bisschen einzugrenzen, geht es dann um was im Unterschied dazu, also worum geht es bei ihm, nur dass ich das, würdest du sagen? Ich mache das jetzt, dass ich auch so simpel ist. Ich weiß, wohin ich wohin ich argumentieren soll oder woran du denkst. Ja, natürlich, also ist es nicht vielleicht doch eher sowas wie Islamismus als Krisenlösungsmoment zum Beispiel. Okay. Oder als irgendwas, was eigentlich auf kapitalistische Verwertung reagiert. Und es ist schon klar, so Islam, Religion und ganz rein und Islamismus, so Politik ganz rein, so simpel funktioniert das natürlich auch nicht. Ja, und da gibt es ein Spannungsverhältnis, aber ja, wie siehst du das? Okay. Kannst du dir wirklich mal durchlesen? Bitte? Diese Replik, wir haben das vorher monatelang diskutiert. Ja, also ich habe gerade gesagt, weil sie hat gesagt, ich soll das mal durchlesen. Ich habe das mit dem Markus stundenlang und monatelang per Mail und von Angesicht zu Angesicht, also wir diskutieren immer noch und werden nie zu Ende diskutieren. Ja, also einige Punkte. Zum einen, wenn ich mit Markus und anderen Linken, sage ich mal, wenn ich die damit konfrontiere, mit dem Thema Religionskritik, ja, dann reden die vom Islam, vom Fundamentalismus und sagen, man kann den Fundamentalismus nicht analysieren und nicht bekämpfen, wenn man nicht Machtkritik oder Machtanalyse macht, Kapitalismuskritik, Kapitalismusanalyse, Imperialismusanalyse. Daran fällt zunächst einmal eines auf, dass in dem Moment, wo der Vorwurf kommt oder die Kritik kommt, was ist jetzt mit der Religionskritik? Ihr habt die Religionskritik irgendwie vergessen. Bestätigen Markus und andere das, indem sie eben nicht von Religion reden, sondern von Fundamentalismus. Ja? Und um jetzt nur, man muss jetzt nicht immer auf Marx zurückgehen, aber Marx hat nicht gesagt, Fundamentalismus ist Opium des Volkes, um es nicht falsch zu sagen. Ja? Er hat nicht von Fundamentalismus gesprochen, sondern von Religion. Ja? Man kann da natürlich auch fragen, wie weit dieser marxische Religionsbegriff jetzt auf den Islam zutrifft oder nicht. Aber das ist schon einmal eine Sache, die man zunächst einmal als Thema oder als Fragestellung einmal auf den Tisch legen sollte, in den Raum stellen sollte. Ja? Wovon reden wir denn überhaupt? Hm? Denn meine These ist, dass Herrschaft nicht funktioniert, indem sie unterdrückt alleine und nicht einmal in erster Linie, sondern Herrschaft und Macht kann nur dann stark sein, wenn sie die Subjekte dazu bringen. ihre eigene Unterdrückung zu begehren, diese Macht zu begehren. Wenn Sie Foucault würde sagen, Anreize, also ich bin kein Foucault-Fan, aber Foucault würde sagen, Anreize gibt. Ne? Dass es auch sozusagen etwas Positives gibt. Also dieser Prozess, also dieser Aspekt der Selbstknechtung ist sozusagen der Kern der Macht. Und wenn ich sozusagen das nicht sehe, und Religionskritik, und Religion ist ja nicht nur, ich habe das ja heute versucht zu sagen, also im Subtext, Religion ist ja nicht nur der Islam oder Scientology oder das Christentum oder die Psychoanalyse, sondern auch diese Identifizierung, das ist auch Glaube. Also eigentlich ist diese Identifizierung mit Idealen, aus der Ideale können sexuelle, berufliche, politische Ideale sein, also diese Identifizierung mit Idealen, aus denen ich narzisstische Lust generiere, das ist eigentlich eine Definition von Glauben. Und dieser Glaube ist heutzutage im Kapitalismus der Kern sozusagen, dass wir uns selber quasi, also nicht mehr so wie bei Marx, sachliche Abhängigkeit, weil die Lebensnot mich zwingt, meine Arbeitskraft zu verkaufen, sondern das ist schon so, dass ich dann sozusagen selber mich seelisch abhängig mache. Also dass noch so eine ganz spezielle Komponente noch viel stärker zutage tritt von Selbstknechtung. Zu dem Begriff Islamismus und Islam. Das ist, also wenn Sie sich ein bisschen mit dem Islam auseinandersetzen und das kennen, also ich sage das eigentlich fast nie, dass ich jetzt darauf poche, dass ich jetzt viel weiß, aber ich bin halt im Iran geboren, ich bin Jahrzehnte, ich komme nicht aus einer muslimischen Familie, aber ich bin halt massiv vom Islam seit Jahrzehnten betroffen und ich habe mich wirklich auseinandergesetzt mit dem Islam und ich weiß halt, dass so wie es in der Regel im Westen und auch von Markus Islam und Islamismus unterschieden wird, ist einfach vollkommen falsch ist. Ja? Also das beruht auf einer vollkommenen, also das ist so, wie wenn ich jetzt in, keine Ahnung, irgendwo in Papua-Neuguinea sitze und über Europa rede und Wien und Dublin verwechsel. Also es ist völlig, völlig daneben. Der Islamismus, also was hier passiert in den Diskursen ist, dass man alles, was irgendwie böse ist, erscheint am Islam und problematisch ist, das ist Islamismus. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Bei einer Internetkontroverse hat eine in Anführungszeichen feministische Person mit mir halt diskutiert und es war eine Kontroverse und die hat dann die ganze Zeit gesagt, islamistisches Patriarchat, islamistische patriarchale Gewalt. Was heißt das? Ja, das heißt, Islamismus ist ein Phänomen, das frühestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existiert, seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt also, wenn das Patriarchat islamistisch ist und nicht islamisch, war der Islam bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine feministische Religion. Ja, das sagen Leute, die an sich gebildet und gescheit sind. Ja. Das ist einfach nur der Wunsch, das Böse vom Islam weg und Islamismus. Ja. Der Herr, der hier sitzt, hat letztens gesagt, der Islamismus hat mit dem Islam genauso wenig zu tun wie Alkoholismus mit dem Alkohol. Ja. Das ist eine... Das ist sozusagen diese Art und Weise, wie wir es machen, das ist eine reine Bequemlichkeit. Das ist genau diese Geschichte mit dem, es geht nur um politische Korrektheit, es geht gar nicht darum hinzuschauen, was einfach die Fakten sind und die objektiven Realitäten sind, sondern ich konstruiere mir da so einen Islamismus und alle, um das noch konkreter zu machen, was ich damit meine. Im Iran sind, da würde mir der Markus auch nicht widersprechen, und ich habe das mit ihm auch schon gesagt und wir haben stundenlang darüber diskutiert, im Iran sind die Islamisten an der Macht. Ja? Seit der Khomeini war der Prototyp der Islamisten, der hat 1979 eine islamistische Revolution gemacht und da hat es auch eine gewisse Berechtigung von Islamismus zu sprechen. Dann kamen die Islamisten an die Macht. Was hat der Khomeini denn gemacht? Er hat Folgendes gemacht, er hat als Grundlage des iranischen Rechts nach der Revolution hat er die traditionelle Scharia genommen. Es gibt keine islamistische Scharia, es gibt eine islamische Scharia, das ist der traditionelle Alltagsislam. Dieser ist im Iran an der Macht, nicht eine islamistische Scharia. Und aufgrund dieser traditionellen, stinknormalen Scharia, nicht ein neu erfundener Islamismus, können, was ich angedeutet habe, im Iran pro Jahr zehntausende Mädchen verheiratet werden, zwischen 10 und 14 und mit der Erlaubnis eines kompetenten Richters auch Mädchen unter 9. Ja. Und das Spannende ist, damit man sieht, dieses Verhältnis Islam-Islamismus, dass das nicht so einfach ist. Anfang der 80er Jahre hat der islamisch sozusagen geprägte Iran beschlossen, dass das Heiratsalter von Mädchen von 18 damals auf 9 reduziert wird, entsprechend der traditionellen Scharia, nicht Islamismus. Ja? Und die, also die Jungen 15, nicht? Vorher war es 18, seit 1974. Okay. Dann gab es Bemühungen seitens sogenannter reform-islamistischer Feministen, sondern aber Islamistinnen, die gesagt haben, das ist scheiße, das wollen wir nicht. Die haben versucht, dieses Heiratsalter hinaufzusetzen. Und es ist ihnen dann gelungen, schließlich das Heiratsalter auf 13 hinaufzusetzen, Anfang des Jahrtausends. Ja? Immerhin, aber das ist eine kleine, sozusagen progressive Reform, das haben die Islamistinnen gegen den traditionellen Islam durchgesetzt. Das zeigt nämlich, das ist nicht so einfach, ist zu sagen, der böse Islamismus, wie ich das dem Markus zuschreibe, sagt, und sozusagen der Islam ist ja irgendwie ganz gut und ganz anders. Ne? Und ich möchte dann schon auch zu dieser ganzen Geschichte mit den 70er Jahren, mit dem Kapitalismus auch noch was sagen. In meinem Artikel da in der Freien Assoziation, so heißt die Zeitschrift, da ging es ja nicht darum, zu sagen, der Islam hat den Kapitalismus, weil es ging darum, der Islam hat den Kapitalismus, also nicht zu sagen, der Islam hat den Kapitalismus erfunden, sondern es ging nur darum, diese spezielle Sichtweise von vielen, zum Beispiel von sogenannten Anti-Imperialisten, die immer den Iran als Gegenpol gegen das kapitalistische Amerika und gegen das kapitalistische Weltsystem, so als antikapitalistische Inselfantasie, nur denen zu sagen, also das war nur ganz ein spezifisches Argument, also der Islam ist sehr gut verträglich mit dem Kapitalismus, nämlich der traditionelle Islam. Der Islamismus ist ja sozusagen nicht eine andere Form des Islams, der erfunden wurde, so wie Alkohol und Alkoholismus. Ja. Der traditionelle Islam ist wunderbar verträglich mit Kapitalismus, nicht mehr und nicht weniger. Und im Iran und in Saudi-Arabien ist der Kapitalismus noch dazu viel brutaler, aus verschiedensten Gründen, das kann man auch noch analysieren. So wie in Indien zum Beispiel der Herr Modi, der hinduistische Nationalist, sehr ein Neoliberaler ist, also das ist, oder bezeichnet wird, aber auf jeden Fall jetzt nicht den Kapitalismus abschafft und zu irgendwelchen vorkapitalistischen Systemen zurückkehrt, wie es von manchen linken Denkern so angedacht wird, dass es ja irgendeinen lokalen Widerstand gibt in irgendwelchen traditionellen vorkapitalistischen Kulturen. Nein, gerade die sogenannten traditionellen fundamentalistischen Ideologien sind wunderbar vereinbar. Darum ging es in dem Artikel. Nicht zu sagen, dass sozusagen, dass im Iran der Kapitalismus vom Islam erfunden wurde. Und der Markus hat sich noch ein allerletzter Satz, er hat sich an der Formulierung gestoßen, wo ich gesagt habe, im Iran und in Saudi-Arabien, tut der Islam, eben der traditionelle Islam, versucht alle Lebensbereiche zu dominieren. Ja? Und der hat dann daraus geschlossen, dass dann sozusagen das ganze Leben nur aus Islam besteht. Das wäre eben diese volle Identität. Das ist natürlich nicht so. Ja? Das Leben im Iran heute ist sehr, sehr, sehr anders wie vor 200 Jahren, vor 100 Jahren, weil es natürlich ganz viele andere Dinge noch gibt außer Islam. Ja? Aber der Islam versucht halt da überall das zu beherrschen und zu dominieren. Das ist aber noch keine... Das heißt nicht, dass die Gesellschaft völlig aufgeht im Islam und der Kapitalismus völlig aufgeht, ist aber gut verträglich. Okay. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zur Frage vorhin, so, warum der Islam hier so als etwas Schützenswertes angesehen wird. Also die Frage hatten wir ja letzten Dienstag auch schon. Und ich will es auch mal kurz beruhigen, dass ich gesagt habe, also ich denke, dass da eben Menschen oder halt, die hierher migrieren, denen unterstellt wird, dass sie Moslems sind oder was immer. Und dadurch, dass sie von Rassismus betroffen sind, werden sie Opfern, oder heiligen Opfern, so wie sie es auch schreiben. Bei einem Text so bei uns Israel zu werden. Ja, ja. Und dadurch oder werden sie auch irgendwie entmenschlicht oder halt ja übermenschlich. Und deswegen wird davon ausgegangen, dass sie auch frei von irgendwie Sexismus oder anderen Zukunftsmechanismen sind. Ja. Oder ich weiß nicht, das ist auch ein schöner Begriff, der letzte Woche gefallen ist, der Multirassismus, der erstmal eben so diese Kultur in Anführungsstrichen so, sozusagen so romantisiert und als schützenswert sieht. Okay. Das war der deutsche Multirassismus. Der Multirassismus, der von der Belehnt quasi jener Deutsche. Ja, also drei Punkte. Das eine ist, das war jetzt nicht in Ihrer Frage enthalten, aber das ist mir eingefallen von wegen Rassismus und so. Es gibt da einen Zugang, um das gut zu verstehen. Wir kennen ja alle diesen seit einigen Jahren, das hat so, mir ist es so ins Auge gestochen, vor einigen Jahren gab es Plakate von der FPÖ, freie Frauen statt Kopftuchzwang, also wo sich gerade die FPÖ als feministisch irgendwie geriert hat, um einfach rassistische Ressentiments zu reproduzieren. Jetzt, wenn jetzt, okay, also es sind Rassisten, die feministisch argumentieren, den Feminismus in Stellung bringen gegen den Islam. Ja. Es würde jetzt niemand auf die Idee kommen, zu sagen, der Feminismus ist rassistisch, weil diese Rassisten feministisch argumentieren. Ne? Das würde uns völlig absurd vorkommen. Aber es ist haargenau die gleiche Struktur, die gleiche logische Struktur, wenn ein Rassist hergeht und Religionskritik, Islamkritik oder irgendwas gegen den Islam sagt, ja, um irgendwelche rassistischen Ressentiments zu transportieren oder so. Da sagen wir aber sofort, Kritik am Islam oder auch Feindschaft gegen den Islam ist Rassismus. Der Islam ist zunächst einmal eine universelle Glaubenslehre, der den Anspruch hat, jeder kann Moslem werden. Also das ist nicht an eine Rasse gebunden. Natürlich gibt es dann diesen inneren Rassismus mit diesem, dass wenn du ein Sohn oder eine Tochter einer muslimischen Familie bist, darfst du nicht austreten. Also das ist so ein versteckter, so ein Naturmoslem und so. Das ist noch einmal eine andere Geschichte. Aber das wäre sozusagen das nur als Argument, ne, dass man also auch nicht sagen kann, der Feminismus ist rassistisch. Weil dieser Pseudo-Feminismus von den Rassisten in den Mund genommen wird. Aber zum heiligen Opfer, also in diesem Text, warum uns Israel erregt, ich weiß nicht, ob man da die Moslems mit den Juden in dieser Beziehung, auch nicht, also kann man sowieso nicht, aber auch in dieser Beziehung, glaube ich, habe ich Zweifel, ob man die gleichsetzen kann, weil bei dieser Opfergeschichte geht es zum einen darum, dass die Juden ja traditionell, also mit Geld identifiziert wurden und mit, wie der Žižek sagt, mit den Paradoxien des Konsums, das führt jetzt zu weit, und dann natürlich Postone erweitert es dann, wo also im modernen Antisemitismus plötzlich sowohl der Weltkommunismus, der Bolschewismus, als auch der globale Kapitalismus, beides mit den Juden identifiziert wird, das hat dann mit dieser abstrakten Seite des Kapitalismus und so weiter. Also ob das Also das würde ich sehr bezweifeln, dass man das auf die Moslems übertragen kann, ne? Weil diese Opfergeschichten bei den Juden sozusagen, da gibt es so eine Stelle bei Lacan, so eine ganz kurze Stelle, über die dann 100 Leute sich den Kopf zerbrechen, weil es nämlich sehr anregend ist, weil er diesen Holocaust wirklich als Opfer im traditionellen Sinn aufzufassen scheint. Das heißt, es ist ein Opfer, ich bringe ein Opfer den Göttern, um was zu erreichen. Was wollten die Nazis sozusagen unbewusst erreichen mit diesem Opfer? Und das hatte eben, laut Žižek meint, das hat eben mit den Paradoxien des Konsums zu tun, im Kapitalismus und mit dieser Sehnsucht nach dem Ritualwert, also mit einer archaischen Sehnsucht. Das ist aber eine eigene Diskussion. Die andere Frage war, es war noch was Zweites, was du gesagt hast, heilige Opfer, ob die Moslems und was war das? Ja, Multirassismus. Und was war die Frage noch einmal zum Multirassismus? Du weißt es auch nicht mehr. Okay. Dass man durch diesen Multirassismus die Kultur in Anführungsstrichen romantisiert deswegen als Schützenswertes anzieht. Ja. Ja, und da kann man dann natürlich auch die Frage sich stellen, warum ist es denn heute uns so wichtig, Kulturen zu romantisieren? Was ist da psychoanalytisch gesehen, welches Objekt haben wir verloren? Und wir reagieren sozusagen auf diesen Objektverlust mit dieser Regression auf eine romantisierte Kultur, wobei ja dann die Kultur dann naturalisiert wird. Also die Kultur wird als etwas Unabänderliches, das ist die ganze Identitätspolitik ist eigentlich nichts anderes, dass die Kultur als etwas Unabänderliches in sich homogenes, abgegrenztes gesehen wird. Man könnte jetzt sagen, das hat auf der sogenannten linken Seite vielleicht zu tun mit dem Verlust der ganzen Emanzipationshoffnungen im 20. Jahrhundert. Es gibt die Perspektive nicht mehr auf Emanzipation, also regrediere ich sozusagen auf eine Stufe, wo ich vor allem fremde Kulturen dann irgendwie bewusst oder unbewusst romantisiere und idealisiere. An der Stelle muss ich diese wahre Geschichte über Yoga erzählen. Die finde ich sehr wichtig. Einige kennen das schon bis zum Überdruss. Aber in 2015 an der Universität in Ottawa haben sich wahrscheinlich als links verstehende Studenten stark protestiert gegen eine Frau, die seit Jahren Yogakurse dort angeboten hat. Weil Yoga ist ja sozusagen Teil einer unterdrückten Kultur, nämlich der indischen, die halt Kolonialismus und Imperialismus und so weiter unterdrückt war. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Frau das weiter die Yogakurse abhalten durfte oder nicht. Interessant ist, 2013 hat der rechtsextreme Herr Hofer in Österreich ein Buch herausgebracht, Titel habe ich vergessen. In diesem Buch gibt es ein Kapitel über Yoga unter anderem, wo drinnen steht, dass Yoga die österreichische Kultur unterwandere. Ja? Okay, also der rechtsextreme Hofer hier oder der dieses Kapitel geschrieben hat, wollen die österreichische Kultur schützen gegen diese Yoga-Infiltration aus Indien. Die linken Studenten dort in Kanada wollen die indische Kultur schützen, indem sie halt einen Yoga-Kurs, also ich meine, wie das funktionieren soll, ist eine andere Frage. Scheinbar was anderes, aber im Grunde ist natürlich das völlig gleiche Denkmuster, nämlich letztlich eine Art Ethnopluralismus. Ne? Also Kulturen werden naturalisiert. Ja, da ist mir nicht verkleifen anzumerken, dass der Islam tatsächlich ein schützenswertes Kulturgut ist. Das ist amtlich durch die zuständige UNO-Organisation, die UNESCO, die beschlossen hat, dass der Tempelberg in Jerusalem durch seine muslimische Geschichte schützenswertes Kulturgut ist. Und im gleichen Beschluss die jüdische Geschichte desselben Tempelbergs einfach unter den Tisch fallen hat lassen. Deswegen habe ich mich nicht gemeldet. Ich wollte etwas anmerken zu was gesagt wurde. Ich bin natürlich kein Anhänger von Verschwörungstheorien und es ist auch keine Verschwörung, aber es ist natürlich eine Tatsache, dass die Begriffe Islamfeindlichkeit und Islamophobie von den Islamisten aufgebracht wurden und dass diese Begriffe beim linken und liberalen Mainstream in Europa auf so fruchtbaren Boden fallen, nicht nur daran, dass diese Menschen alles gute Menschen sein wollen, sondern es liegt auch daran, dass die Islamisten sich so gut organisiert sind, dass sie in Positionen sind, dass sie jederzeit bereit und in der Lage sind, wenn es in den Kram passt, irgendetwas als islamophob oder islamfeindlich zu denunzieren. Und jetzt, aber wie ist das, meinst du, dass das dann so irgendwie, dass sie das systematisch okay. ausführen? Okay. Aus Zeitgründen. Wahrscheinlich sehr brav. Also ich möchte noch was über den Islam sagen. Anknüpfen an die Tatsache, die erwähnte Tatsache, dass der Islam eine Glaubenslehre ist, jeder Mann das annehmen kann. Möchte ich eine kurze Geschichte aus der Geschichte erzählen, die die meisten Leute vergessen haben. Was die meisten noch wissen, dass in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den USA eine relativ starke linke Protestbewegung gegeben hat und die Gründe für den Niedergang dieser Protestbewegung sind sicher vielfältig, aber einer der Gründe war, dass sich eine rassistische Bewegung gebildet hat, die für dafür eingetreten ist, dass Schwarze nicht mit Weißen zusammenarbeiten sollen und die eigentlich für die Rassentrennung eingetreten ist. Die hieß interessanterweise Nation of Islam und ein nicht geringer Teil der unterdrückten schwarzen Minderheit in den USA hat sich dieser Bewegung zumindest eine Zeit lang zu gewandt. Ich finde es interessant, dass die Linke das vergessen hat und ich sage, es ist natürlich nicht zwingend, dass eine rassistische schwarze Bewegung sich den Islam ausgesucht hat. Aber es ist auch kein Zufall. Okay. Der muss immer hin und her. Ja. Du tust mir schon ein bisschen leid, weil es immer hin und her geht, aber ich vergiss dann sonst. Ich rede jetzt nur über das Letzte, was du gesagt hast, über die Nation of Islam weiß ich wenig, aber ich empfehle jeder und jedem den Adolf Reed. Also Adolf, so wie du, aber mit PH geschrieben und Reed, glaube ich, mit R-E-E-D, zu lesen. Es ist ein linker Kritiker der Civil Rights Movement, der natürlich solidarisch war, ist das auch ein Afroamerikaner, der wunderbar, also sehr brillant das beschreibt, wie diese von, also er, ich habe jetzt nichts von ihm über diese Nation of Islam gelesen, aber generell über die diese Bewegung in den 60er Jahren des Civil Rights Movement, er sagt sehr viele interessante Sachen, unter anderem er sagte, das war eine Massenbewegung und beschreibt dann sehr schön die Dynamiken der Massenbewegung, durchaus mit Rückgriff auf die kritische Theorie, wo er sagt, ja, was heißt das Massenbewegung? In der Masse verschwindet das Individuum, die Masse ist daher passiv, daher braucht die Masse Führer. Und wer waren die Führer? Das war die schwarze Elite und er weist das empirisch wunderbar nach. Zwischen Beginn der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre ging es der Masse, der Schwarzen, nicht wirklich besser, zum Teil auch schlechter. Genützt hat sozusagen rein ökonomisch und gesellschaftlich diese ganze Bewegung sehr stark den schwarzen Eliten. Ja, also das ist seine Kritik daran. Und er sagt dann auch sehr interessante Sachen darüber, dass eigentlich damals, also diese bei aller ethischen Hochachtung vor dieser Civil Rights Movement, das schon so war, dass eigentlich der Norden quasi, also das hat im Süden sich alles abgespielt, dass der Norden eigentlich sehr solidarisch war auch mit den Schwarzen, unter anderem auch, also jetzt nicht verschwörungstheoretisch, aber strukturell, weil das sozusagen ein Gebiet war, der schwarze Süden, der noch nicht so erschlossen war für den, wie er es nennt, Monopolkapitalismus, weil das ein Hindernis war, der Rassismus. Ja? Weil, also ganz banal sagt er, weil in jedem Werk mussten zwei Toilettenanlagen sein und bestimmte Arbeitsbereiche waren den Schwarzen verschlossen und die konnten dann das nicht rekrutieren. Also insofern gab es auch diesen Aspekt sehr stark und er meint einfach, das muss man und das schreibt halt gegen die Identitäts-, ich lese das als Konter gegen die Identitätspolitik, dass man diese Aspekte auch bedenken muss und nicht nur, dass ich jetzt stolz bin, dass ich diese oder jene Hautfarbe habe und stolz bin, unterdrückt zu sein oder aus meinem Opferstatus Selbstachtung beziehen, narzisstische. Okay, gut. Nochmal ein ganz kurzer Zwischenruf. Ich denke, wir sitzen hier schon relativ lange. Vielleicht erstens die Redebeiträge ein bisschen kürzer halten. Zweitens vielleicht so noch 3-4 Fragen, würde ich mal vorschlagen. Es sei denn, alle haben noch total viel Lust. Total viel Lust. Narzisstische Lust. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich bin jetzt hier Advocatus Diaboli und stelle eine Frage, die so ein bisschen auf den Punkt abzielt, wie Ihr Vortrag eventuell missverstanden werden könnte. Sie meinten nämlich, dass Political Correctness, diverse ökologische Glaubensfragen, Rassismus, Antisemitismus und auch der Mainstream, die Mainstream-Toleranz gegenüber dem Islam alle sozusagen gleichermaßen auf eine Libido-Struktur verweisen. Dabei freue ich mich jetzt so ein bisschen, ob man hier nicht Gefahr läuft, so eine abstrakte Allgemeinheit zu nehmen, die in Anspruch nimmt, alles erklären zu können und im Endeffekt nichts erklärt. Oder so kurz zusammengefasst, ob jetzt Islamist, Nazi oder Kommunist, alles das Gleiche. Alles narzisstische Selbstbefriedigung. Ja. Ja, ich vermute mal, dass Sie es nicht so gemeint haben. Deswegen frage ich nochmal nach, ob Sie vielleicht so ein bisschen diesen Begriff der Libido-Struktur, der Libido-Ökonomie ausdifferenzieren können. Oder hat jetzt ein Kommunist eine andere Libido-Struktur wie der Islamist? Mhm. Oder ist es tatsächlich so, dass sozusagen auf dieser triebstrukturellen Ebene das wirklich alles dasselbe ist, aber halt auf der inhaltlichen dann doch nicht? Ja, das könnte mich interessieren. Ja. Okay. Danke, ich muss noch kurz, das ist eine sehr gute Frage, ich muss nur kurz meine Ideen sammeln, weil ich verliere dann die Ideen im Laufe des Sprechens. Okay. Okay, also zum einen, es gibt, ich würde mal sagen, narzisstische Selbstbefriediger. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die nicht narzisstische Selbstbefriediger oder die nicht so aufgehen in diesem Konzept der narzisstischen Selbstbefriedigung. Das sind die tatsächlich die Islamischen, sozusagen, die mit dem Islam identifizierten. Ich habe darüber andere Texte geschrieben, weil es tatsächlich nicht gelingt. Also sie können nicht alles verinnerlichen. Also statt Narzissmus können wir auch Verinnerlichung sagen. Und Verinnerlichung ist tatsächlich ein sehr, und da finde ich, hat Max Weber recht, es ist schon ein sehr wichtiges Moment beim Verständnis des Kapitalismus. Bei der vollen Identifikation oder der Identifikation mit dem Islam gelingt es nicht so leicht, das alles in narzisstische Libido zu verwandeln, sprich zu verinnerlichen. Es gibt ein sehr gutes Beispiel dafür, das ist ein Musical von den Machern von South Park gemacht, das heißt The Book of Mormon, also das Buch Mormon. Und in diesem Musical wird halt das ganze Mormonentum sowas von durch den Kakao gezogen, wirklich derb. Also da sind die Mohammed-Karikaturen wirklich, ja, also wirklich harmlos dagegen. Ne? Und alle haben dann gesagt, naja, die Mormonen haben nämlich, wenn sie sich mit der Geschichte der Mormonen befassen, da gibt es ganz spannende Parallelen zum Islam. Ganz, nicht nur die Polygamie, auch der Joseph Smith war der Oberbefehlshaber einer 5000 Mann starken Armee. Ja? Er hat zwar nicht wirklich einen eigenen Staat, aber so ein autonomes Gebiet. Es gab die Polygamie, es gibt einige sehr spannende Parallelen. Also es gab diese politische Macht, die konstitutiv ist, für die Frühgeschichte des Islam auch bei den Mormonen. Es gab Befürchtungen, dass die Mormonen halt ja jetzt vielleicht nicht Terroristen werden, das war 2011, aber vielleicht halt lautstark protestieren und keine Ahnung, irgendwelche Sachen aufführen. Und diese Macher von South Park haben gesagt, nein, die werden cool reagieren. Und was dann passiert ist, dass die herumgegangen sind und Flyer verteilt haben nach der Vorstellung und gesagt haben, okay, jetzt habt ihr das Musical, das Buch Mormon gesehen, schaut euch jetzt das Buch an. Also die haben das geschickt gelöst. Und da kann man jetzt darüber diskutieren. Also die haben diese Narzisse, also das klingt jetzt irgendwie sehr hyperpsychoanalytisch, narzisstische Liebe, die konnten das irgendwie verinnerlichen, diese ganze Geschichte. Von wegen Islam und Islamismus. Das Problem mit dieser Unterscheidung Islam und Islamismus ist unter anderem ein sehr banaler. Mohammed, so ist zumindest das Narrativ, hat einen Staat gegründet und hat Kriege geführt, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Das hat Christus zum Beispiel nicht getan, nach dem Narrativ. Ja. Und das ist schon einmal eine ganz andere Ausgangsbasis, wenn wir davon reden, ist der Islam politisch oder nicht. Zunächst einmal würde ich als Marxist sagen, jede Religion ist politisch. Auch und gerade die verinnerlichte Religion ist immer politisch. Aber der Islam ist noch einmal in einem spezifischen Sinn politisch, weil er von Anfang an einfach politische Herrschaft ausgeübt hat. Kann man auch gut finden, manche finden das super. Aber also ich will es jetzt gar nicht bewerten, aber das ist einfach was ganz anderes. Und daher gelingt dann diese Verinnerlichung und diese Verüberichung und so weiter möglicherweise den Moslems schlechter. Deshalb sagt auch der Slavoj Žižek in einem berühmten Artikel, er vergleicht die tibetischen Buddhisten und die Amish-People mit den islamischen Terroristen und sagt, die islamischen Terroristen oder Fundamentalisten, die glauben nicht richtig. Das ist genau diese narzisstische Geschichte. Die glauben nicht, die schielen die ganze Zeit auf den bösen Westen und wie ungläubig die sind. Also die sind ständig in der Versuchung irgendwie, also die sind doch, man könnte das positiv bewerten, die sind sozusagen noch in der materiellen Welt ein Stück weit zu Hause. Also, aber das ist eine lange Diskussion. Also insofern trifft es mit dem Narzissmus oder mit dieser sozusagen mit diesem vollen Narzissmus nicht auf die Moslems zu. Und dann die andere Frage, ob das alle Nazis und Kommunisten und alle gleich sind. Nein, ich habe also mein Fokus war einfach auf zwei Gegner, die aber zugegebenermaßen ziemlich weit verbreitet sind, beide, nämlich auf FPÖ, Pegida, AfD, wie sie alle heißen, auf der einen Seite und eben diesen falschen Antirassismus auf der anderen Seite. Ich hoffe, es gibt noch ein paar andere auf der Okay. Natürlich, ein Satz doch, natürlich gibt es zu diesem generellen Thema, sozusagen Subjektposition im Kapitalismus und Psychoanalyse und Kapitalismus viel zu sagen. Ich empfehle da den Adorno zu lesen. Ich glaube, das ist ein, ich muss dann nachher nachdenken, wo das genau ist, wo er dann sagt, die Psychoanalyse, der Freud hat in den innersten psychologischen Zellen ist auf Gesellschaftliches gestoßen. Das führt er dann auch aus. Und da sagt er, da war der Freud sozusagen ein Fachtrottel, das sagt er nicht, aber er war so total fixiert auf das Psychologische. Aber das hatte einen Vorteil gegenüber den Soziologen, wie dem Le Bon, der die Massenpsychologie, mit Massenpsychologie sich klassisch beschäftigt hat, weil er in diesem Fehler, das, sich total auf das Individuum zu konzentrieren, eigentlich etwas getroffen hat, was in der Sache auch ist, nämlich dass eben die Individuen atomisiert sind und so. Also, das da, also über das Verhältnis Psychoanalyse und Gesellschaft kann man viel reden. Es ist jedenfalls die Psychoanalyse nicht etwas, was man erst künstlich auf die Gesellschaft anwenden müsste, behaupte ich, sondern sie ist von Haus aus, wäre sie eigentlich sehr gesellschaftlich und sie ist in gewisser Weise in den 30er Jahren entpolitisiert worden. Aber das ist ein langes Thema. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Wie auch im letzten Vortrag von Ihnen kam es immer wieder zu diesen Vergleichen von, oder beziehungsweise von den Worten wir und uns und einer Generalisierung von allen unter wir und uns Verstandenen. Wie unterscheidet sich das in einer Generalisierung von aller Moslems? Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist, also da haben Sie wirklich völlig recht. Also das kann, nein, weil dieses Wir ist, also ich habe das nie, ich wurde hin und wieder darauf angesprochen, da, das ist keine bewusste Reflex, also es ist natürlich... Das, na, nein, ich ist es nicht, weil ich sehe die Moslems, ich habe einen anderen... Also es ist eine, zunächst einmal eine rhetorische Floskel von mir. Manchmal hat es taktische Gründe. Ja? Also zum Beispiel habe ich einen Artikel geschrieben im Standard im Januar, warum wir Linke, die haben dann gesagt, das heißt Linken, da haben wir ein bisschen herumgestritten, ich sage Linken, wurscht, warum wir Linke über den Islam nicht reden. Das hatte taktische Gründe, weil ich damit jetzt nicht zeigen wollte, ich bin auch ein Linker und das ist eine innerlinke Kritik und natürlich nicht eine Kritik seitens der, keine Ahnung, FPÖ und so. In dem Fall hat es diesen taktischen Grund. Ansonsten ist es, ich weiß es nicht, warum ich, also ich verfalle immer wieder hinein. Ich komme aus der Literatur und da macht man oft Sachen, also wirklich, einfach ohne es zu wissen. Und da kommen die gescheiten Literaturwissenschaftler, das ist immer wieder passiert, aha, ah ja, in diesem Roman geht es um Identität oder so, okay, ah ja klar, ja, und dann wird, also ich weiß es nicht, warum ich Gerne. Warum ist denn dieses, die Moslems als die Moslems zu bezeichnen, nicht nur eine taktische Formulierung, sondern rassistisch und... Ja, naja, wenn ich nur wir sage, ohne weitere Bestimmung, ist es ja noch einmal was anderes, ja, und dann alles Mögliche über dieses Wir, das ja auch widersprüchlich ist, nicht? Das ist ja nicht alles, was über dieses Wir gesagt wird, gleich. Aber wenn ich, das, was ich kritisiere, ist ja nicht die Moslems, natürlich gibt es die Moslems. Nein, aber... Die Moslems. Ja, natürlich, absolut, ja. Sie haben, na, ich habe mich jetzt ungeschickt aus. Ja, genau, das meinte ich auch. Ich habe es schlecht ausgedrückt. Genau. Also ich kritisiere ja nicht, dass die Rechten sagen, die Moslems. Ich kritisiere, dass die Rechten eine falsche und fixe Verknüpfung und eine volle Identität herstellen zwischen bestimmten, zunächst einmal gesellschaftlichen Gruppen, die man gar nicht fragt, ob sie überhaupt Moslems sind, ja, und wenn sie dann Moslems sind, wie sie zum, ja, also da, das ist ja noch einmal was anderes, ja, oder auch Individuen, ja, die, also der Hushang al-Ahyari, vielleicht kennen den manche, das ist ein Filmemacher und Psychiater aus dem Iran, der in einem Presseinterview vor wenigen Jahren gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass ich Moslem bin. Also ich meine, natürlich wusste er es, aber erst in Österreich werde ich ständig damit konfrontiert, sie sind ja Moslem. Das ist, glaube ich schon, aber vielleicht müsste man nachher noch, vielleicht müsste ich mehr Selbsterkenntnis aufbringen. Ich finde, es ist schon ein bisschen was anderes, wenn ich sage, wir und da quasi einen großen, einen starken Trend in der Gegenwartskultur oder im heutigen Kapitalismus meine. Vielleicht komme ich mal zu einer besseren Formulierung, ja. Aber ich finde, es ist schon ein bisschen was anderes, wie wenn ich jetzt sozusagen eine bestimmte Gesellschaft völlig identifiziere mit einer Glaubenslehre. Aber vielleicht reden wir dann ja, nachher wir weiter. Als emanzipiert, oder wir als religionsfreie Gesellschaft ist ja genau dasselbe wie die als die religiöse Initiative. Nein, ich habe nicht gesagt, wie als Religiöse, also ich habe eben gerade das nicht gesagt. Ich habe zum Beispiel gesprochen, jetzt fällt es mir nämlich ein, gerade was, weil ich habe das ja auch nicht alles auswendig, ich habe dann immer betont, diese bestimmten Zeitgenossen, sich als modern und aufgeklärt empfindenden Zeitgenossen, das ist schon ziemlich spezifisch. Die, also das ist nicht, und ich habe nie gesagt, dass wir alle religionsfrei, im Gegenteil, der Titel des Vortrags heißt, warum wir glauben und es nicht wissen. Jetzt kann man sagen, das ist kein religiöser Glaube und so weiter. Okay, gut. Ich fand die Frage ja spannend, weil es halt gerade die Frage eben sehr genau zeigt, wie so Diskurse im Augenblick stehen, nämlich dass dieser identitätspolitische Diskurs alles durchdringt mittlerweile, sodass es einen Vortrag wie kaum mehr möglich ist, ein Personalpronomen wie hier angefangen zu verwenden, ohne zu erklären, wie man diesen hier meint. Also wenn ich im Vortrag wir sage und es geht um die Forderung Islam, wird von der Zuhörerschaft dieses wir automatisch mit wir nicht-muslimische Westeuropäer identifiziert. Ob ich das meine oder nicht, wenn ich was anderes meine, muss ich dieses Wörtchen wir ganz genau definieren. Und das ist, glaube ich, genau ein Problem, was ich aus einigen ihrer Texte entnommen habe, dass eben wirklich dieser identitätspolitische Diskurs, diese identitäre Zuschreibung mittlerweile wirklich sämtliche Diskurse durchdrungen hat. Und das sehe ich als ein sehr großes Problem. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ich sage immer, und es ist wirklich nicht kokett gemeint, dass ich oft bei solchen Veranstaltungen viel, viel mehr lerne, als was ich sozusagen den anderen quasi vermittle oder auch nicht. Aber interessant ist an dieser Wir-Identitätsgeschichte, wenn ich wir sage, ja, ich stamme aus dem Iran, ich bin hier geboren, komme aus einer nicht-muslimischen Familie, nämlich aus einer Familie, die gehören der Bahá'í-Religion an, von der Bahá'í-Religion bin ich abgefallen, ich bin Atheist. Also dieses Wir ist, also sozusagen, wenn ich dabei sein soll, ist es sehr verwirrend für mich. Ich selber manchmal auch und sage, wir, und dann sage ich manchmal dazu, wir Linke oder wir Europäer, und dann sagt er, nein, du bist ja kein Europäer, dann sage ich manchmal, ich Außereuropäer, dann sagt er, du bist ja Europäer, also das ist eben, aber wichtig ist genau das, was Sie sagen, dass das überhaupt so ein Gewicht hat, dass es dann, simpel gesagt, nicht mehr so sehr drum geht, also das will ich dem Fragenden überhaupt nicht unterstellen, sondern in dem Diskurs, wer, also was gesagt wird, sondern sofort, wer bist du überhaupt, ja, also wir hatten eine Veranstaltung über Identitätspolitik in der Hauptbücherei vor einigen Wochen und das habe ich auf Facebook angekündigt und das kam zu so einer Schlammschlacht, wo dann mir eine offensichtlich afroamerikanische Dame vorgeworfen hat, White Supremacy. Und dann habe ich irgendwie nachgedacht, habe ich mich im Spiegel angeschaut und so weiß bin ich ja gar nicht. Ne? Und ich bin in Österreich als Neger und als Inder auch schon beschimpft worden. Das habe ich dann auch. Also, und dann bin ich aber auch in dem Diskurs drinnen, zu sagen, ich habe dann nur eine Berechtigung, wenn ich dann sozusagen auch ein Opfer bin. Ne? Und das ist so. Also so entkommt man dem fast gar nicht. Ne?